We are the Federation of Young European Greens. They are right-wing populist forces. Vor dem Europäischen Parlament in Brüssel ist an diesem Mittag ein gutes Dutzend Kandidaten der jungen Grünen für die Europawahl zusammengekommen. Aus Österreich, aus Belgien, Deutschland, Polen, den Niederlanden. Sie tragen Papiermasken mit den Gesichtern jener Rechtspopulisten und EU-Gegner, die bei den Wahlen Ende Mai ins Europäische Parlament drängen, um die EU sozusagen aus ihrem Inneren heraus zu bekämpfen. Geert Wilders und Marine Le Pen, die beiden charismatischen Köpfe der extrem rechten Partei für die Freiheit, PVV in den Niederlanden, beziehungsweise des Front National in Frankreich und weitere EU-Gegner finden in dieser Aktion der jungen Grünen ein klägliches Ende. Die Papiermasken mit deren Abbildern landen auf dem Boden, werden zu Papierhäufchen zusammengetrieben. In der Realität sieht es anders aus. Es zeichnet sich ab, dass EU-skeptische Parteien jeglicher Couleur an Stimmen gewinnen und damit an Einfluss im EU-Parlament. Je nachdem, wie viele Wähler die Parteien der überzeugten Europäer und die der EU-Skeptiker jeweils mobilisieren, könnten sie zwischen 125 und über 200 Sitze im neuen EU-Parlament einfahren. Das wären im Extremfall über ein Viertel der insgesamt 751 Sitze. Das verspricht nichts Gutes für die Arbeit im neuen EU-Parlament, findet der CDU-EU-Abgeordnete Herbert Reul. Je mehr Menschen im Europäischen Parlament sind, die nur dagegen sind, uns aber nicht dabei helfen, die Probleme zu lösen, desto weniger kommen wir voran. Ich glaube allerdings umgekehrt, dass wir vielleicht auch im Moment übertriebene Sorgen vor den Mengen haben, die da auf uns zurollen. Der Extremismusforscher an der Universität Georgia, Professor Kasmude, hält den Extremfall von mehr als einem Viertel EU-Skeptikern und Gegnern im nächsten Parlament nicht für das realistischste Szenario. Er rät insgesamt, wie Herbert Reul, zu mehr Unaufgeregtheit. 125 Sitze entsprechen etwa einem Sechstel der Sitze im Parlament. Das bedeutet immer noch, dass 5/6 keine EU-Skeptiker sind. Der Punkt ist, dass Politiker und Medien sowohl die Bedrohung durch die extremen Rechten als auch ihre Erfolge übertrieben darstellen. Der Wahlkampf für die Europawahlen ist so stark zu einem Ringen zwischen der europäischen Elite und irgendeiner mythischen Herausforderung der Anti-Europäer geworden. Es ist nicht ganz leicht, trennscharf zu unterscheiden zwischen populistischen EU-Gegnern und der extremen Rechten, zumal es eine erhebliche Schnittmenge gibt. Gegen die europäische Integration sind sie allesamt. Im Kern unterschiedlich ausgeprägt, nationalistisch, teilweise für einen Austritt aus dem Euro oder gleich ganz aus der EU. Aber nicht alle Anti-EU-Populisten hängen rechtsextremen Gedankengut an. Die britische United Kingdom Independence Party, UKIP, von Nigel Farage, der selbst von der europäischen politischen Bühne auf die britische wechseln wird und nicht wieder für das EU-Parlament kandidiert, er und seine UKIP und auch die Alternative für Deutschland wollen nicht mit den extremen Rechten in einen Topf geworfen werden, auch wenn sie ähnlich deutlich gegen die EU agitieren. Dessen unbenommen frohlockt etwa Farage seit Monaten, dass die Zahl der Antis wachsen dürfte, in welchem Umfang schlussendlich auch immer. Im Mai haben die Wähler das Wort. Es wird einen radikalen Wandel geben im Parlament, ein regelrechtes Erdbeben. Aber wenn sie auch frohlocken, dass die EU-Skeptiker im neuen EU-Parlament gestärkt sein dürften, wollen viele von ihnen keinesfalls der gemeinsamen Rechtsaußenfraktion angehören, die Geert Wilders und Marine Le Pen in der neuen Legislaturperiode anstreben. Hi. Treffen mit dem grünen Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht in seinem kleinen Abgeordnetenbüro, das er sich mit einer Mitarbeiterin teilt. Jan-Philipp Albrecht hat vor einigen Jahren eine Broschüre herausgegeben, die Europa rechts außen heißt. Kürzlich ist eine Neuauflage erschienen. Albrecht zählt darin 34 Extremrechte aus 12 EU-Ländern auf, die schon heute im EU-Parlament Sitz und Stimme haben. Sie alle geben sich in Wort und Schrift mehr oder weniger offen, antidemokratisch, rassistisch, extrem rechts eben. Sie stehen damit am Rande oder sogar außerhalb des demokratischen Spektrums. Das gilt jedoch nicht für alle Anti-EU-Populisten. Und diese, die nicht extrem rechten Antis, die muss Europa aushalten können, meint der Grüne. Ich denke, dass wir aushalten müssen, dass es Kritik gibt an der Europäischen Union und dass es auch Menschen gibt, die im Grunde genommen lieber zurück wollen in den Nationalstaat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Parteien, die also sehr rechtspopulistisch auftreten, natürlich auch ein Stück weit eine Gefahr für die Demokratie darstellen können, wenn sie gegen die Gesetzgebungsinstitutionen hier in Straßburg und in Brüssel hetzen. Und genau darin sieht auch der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten und Sozialdemokraten im EU-Parlament, Hannes Swoboda, eine Gefahr. Zumal, wenn die Zahl derjenigen wächst, die an konstruktiver Arbeit nicht interessiert sind, ungeachtet ihrer politischen Verortung. Wir haben jetzt schon viele Abgeordnete, die eigentlich den demokratischen Prozess ins Lächerliche ziehen, die nicht haben wollen, dass wir konkrete Entscheidungen treffen, sondern die einfach ein politisches Spiel betreiben. Wenn man hier ist, um dagegen zu sein, was bewirkt man denn dann? Gar nichts, da blockiert man nur. Herbert Reul, Vorsitzender der CDU-CSU-Abgeordneten im EU-Parlament. Wenn Sie mal die Nationalisten aus Frankreich sich angucken, die stellen keinen Antrag, die machen gar nichts, die fallen aus, die verweigern ihre Arbeit oder aber konzentrieren sich auf Klamauk und öffentliche Gegenwehr. Diese Abgeordneten arbeiten hier nicht wirklich im Gesetzgebungsverfahren mit. Sie nutzen das Europaparlament als Bühne für ihre eigenen antisemitischen, anti-islamischen, anti-europäischen Ausfälle. Aber die Politik hier im Europäischen Parlament wird von den demokratischen Parteien gemacht, die auch die weitaus große Mehrheit in diesem Haus stellen. Ist Alexander Graf Lambsdorff, liberaler Europaabgeordneter, überzeugt? Das mag wohl so sein. Sollte es den rechten EU-Gegnern aber gelingen, eine Fraktion zu bilden, würde ihr Einfluss auf die Arbeit im Europäischen Parlament allerdings erheblich wachsen. Einer Fraktion steht mehr Redezeit zu, mehr Personal, Mitsprache bei der Festlegung der Tagesordnung vor jeder Sitzungswoche des Plenums. Ihr stehen mehr finanzielle Mittel, mehr Mitarbeiter, der Vorsitz in einem oder mehreren Ausschüssen genauso zu wie mehr Mitsprache bei der Frage, welche Parlamentarier weltweit die Kontakte zu anderen Parlamenten pflegen. Zum Beispiel in meiner Delegation zu Israel sitzt der Morten Messerschmidt aus Dänemark, der also bekannter Neonazi ist. Das ist schon eine seltsame Geschichte. Eine Geschichte von der Art, wie sie Abgeordneten wie Jan-Philipp Albrecht künftig häufiger passieren könnte. Es gibt im aktuellen EU-Parlament eine rechtspopulistische Fraktion, der auch die britische UKIP angehört, die über 31 Mandate verfügt und damit 6 mehr als zur Fraktionsgründung nötig. Daneben gibt es eine Reihe von Abgeordneten, die noch einmal rechts davon stehen, die selbst diese Fraktion nicht in ihren Reihen wünscht. Abgeordnete des französischen Front National, der österreichischen FPÖ, der niederländischen PVV, der italienischen Lega Nord und vom belgischen Vlaams Belang. Sie alle sind unabhängig und damit in ihrem Einfluss auf die Parlamentsarbeit relativ beschränkt. Da ist es nur logisch, dass Marine Le Pen und Geert Wilders alle diese und noch einige andere im neuen EU-Parlament zu einer eigenen Fraktion zusammenbinden möchten. Sie kommen leicht auf mehr als die dafür nötigen 25 Sitze. Es müssen sich aber für eine Fraktion Abgeordnete aus 7 Ländern zusammenfinden. Das wird enorm schwer, glaubt Professor Kas Mudde. Denn er unterstellt wohl mit Recht, dass es dazu eines Mindestmaßes an transnationalem Denken, eines Ansatzes einer gemeinsamen politischen Agenda bedarf, jenseits der Tatsache, dass man gegen das Zusammenwachsen Europas, gegen Vielfalt ist. Genau daran, an nationalen Egoismen, ist schon einmal 2007 nach wenigen Monaten der Versuch gescheitert, eine Fraktion der Nationalisten und Ultrarechten im Europäischen Parlament zu etablieren, die sich den Namen Identität, Tradition, Souveränität gegeben hatte. Aber die extremen Rechten haben hinzugelernt. Sie haben begriffen, dass auch sie sich vernetzen müssen, wenn sie in Europa an Einfluss gewinnen wollen. Sie wissen, dass sie letztendlich nur gemeinsam erfolgreich sein können in Europa. Und da muss eben dann auch ein Nationalist mal über die Grenzen hinweg sich vernetzen. Und deshalb glaubt und fürchtet der Journalist und Publizist Andreas Speit, der seit über 20 Jahren in der rechtsextremen Szene recherchiert, dass einige Parteien allein aus strategischen Gründen dennoch kooperieren könnten. Und sei es nur für eine begrenzte Zeit. Unsere These ist, dass sie können. Aus 4 Gründen, die wir kurz nennen, die 4 Neins. Das eine Nein, was sie alle eint, ist gegen die Europäische Union. Das zweite Nein, das sie eint, ist gegen eine multikulturelle, plurale Gesellschaft. Das dritte Nein, wie es so schön heißt, gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme. Und das vierte Nein gegen die Islamisierung Europas. 4 Neins, mit denen sich auch der Flame Philipp Kleis identifizieren würde. Was it 10 o'clock? Oh, just a bit late. Philipp Gleis ist es sichtlich peinlich, dass er sich verspätet hat zum verabredeten Interview in seinem kleinen Büro, etwas ab vom Schuss im Europäischen Parlament in Straßburg. Der große, schlanke N40er hat einen Studienabschluss in Marketing und ist ausgebildeter Übersetzer. Der Belgier spricht Flämisch, fließend Französisch und Englisch und auch ein wenig Deutsch. Bitte setzen Sie sich. Mein Deutsch ist nicht gut genug, leider. Philipp Gleis ist Europaabgeordneter einer extrem rechten nationalistischen Partei aus dem flämischen Teil Belgiens, dem Vlaams Belang, Nachfolgepartei des Vlaams Blok. Der hatte sich 2004 aufgelöst in Erwartung eines Gerichtsurteils wegen offener Ausländerfeindlichkeit, das die Finanzierung der Partei hätte gefährden können. Das Parteimotto blieb das gleiche: Das eigene Volk zuerst. Dass er in den letzten 5 Jahren fraktionslos war, lag nicht in seinem Interesse. Man wollte ihn bei den Rechtspopulisten rund um die britischen EU-Skeptiker der UKIP nicht, sagt Philipp Gleis. Die Zusammenarbeit kam nicht zustande, weil einige in der Fraktion das nicht wollten. Das ist immer ein Problem auf der rechten Seite des politischen Spektrums, dass manche Parteien nicht mit anderen zusammenarbeiten wollen. Das ist ärgerlich, denn wir sollten uns zusammentun, um im EU-Parlament effektiver und stärker sein zu können. Denn als Fraktionsloser hat man große Nachteile. Und weil das so ist, setzt Gleis ganz darauf, dass Le Pens Front National und will, dass PVV es nach den Europawahlen schaffen werden, eine Fraktion zu schmieden. Der Vlaams Belang wäre mit Sicherheit dabei. Fehlen aber noch weitere Parteien aus mindestens 4 anderen EU-Ländern. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Fraktion bilden können. Wenn nicht jetzt, dann schaffen wir es nie. Wir sehen an den Meinungsumfragen in großen EU-Ländern, dass die Unterstützung für uns und die Parteien, die für unsere Ideen kämpfen, zunimmt. Nicht nur sind die Chancen jetzt da, es gibt auch eine große Bereitschaft unter diesen Parteien, mit vereinten Kräften zusammenzuarbeiten. Belgien, abgesehen davon, dass der belgische Nationalstaat nach Meinung des Vlaams Belang aufgelöst gehört, Belgien müsse aus dieser EU austreten. Ich glaube, alle Länder sollten aus der EU austreten. Wir sollten uns zusammensetzen und etwas Neues kreieren. Die europäische Integration ist zu weit gegangen. Wir sollten an dem festhalten, was tatsächlich erfolgreich ist, am Binnenmarkt. Wir sollten zusammenarbeiten als unabhängige, souveräne Nationalstaaten, die sich bei Bedarf zusammentun. Soweit, so vielleicht nicht jedermanns Sache, aber im Rahmen des demokratischen Spektrums vollkommen akzeptabel. Nicht offen rechtsextrem. Und auch bei einem der Hauptthemen der Rechten im EU-Parlament hält sich Gleis im Interview zurück, nämlich wenn es um die vermeintliche Bedrohung durch Einwanderer geht. Es ist wichtig, dass wir unsere Grenzen kontrollieren. Die EU ist unglücklicherweise, statt Teil der Lösung zu sein, zu einem Teil des Problems geworden. Die gemeinsame Asylpolitik ist sogar noch laxer als die der einzelnen Mitgliedstaaten. Bei einem von Gleis Redebeiträgen im EU-Parlament zum Thema Migration, die der grüne Jan-Philipp Albrecht in der von ihm herausgegebenen Broschüre Europa rechts außen dokumentiert, klingt das anders. Zitat. So sehen wir zum Beispiel die Rückkehr der Tuberkulose, eine Krankheit, die bis vor kurzem aus Europa völlig oder nahezu völlig verschwunden war und die derzeit durch die Masseneinwanderung wieder importiert wird. Hier ist daher auch dringendes Handeln erforderlich. Natürlich ist es von größter Bedeutung, dass der Gesundheitspolitik Vorrang vor politischer Korrektheit eingeräumt wird. Diese Art offen ausländerfeindlicher Äußerungen ist allerdings in der Parlamentsöffentlichkeit eher selten, räumt Jan-Philipp Albrecht ein. Viele der rechtsextremen Abgeordneten geben sich hier im Europäischen Parlament gegenüber den Kollegen ganz integer, während sie eben dann, wenn es um ein Radiointerview in ihr eigenes Land geht, Sachen sagen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also ein britischer Abgeordneter hat mal gesagt, die Flüchtlinge im Mittelmeer, die soll man doch einfach versenken, damit die nicht nach Europa kommen. Von jemandem wie Marine Le Pen wird man so etwas nicht hören. Sie verfolgt die Strategie, ihren Rechtspopulismus zumindest in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht so weit zu treiben, dass er als Rechtsextremismus identifiziert oder nach Marine Le Pens Lesart diffamiert wird. Ich lehne die Bezeichnung extreme Rechte in aller Form ab. Wir sind keineswegs rechts von den Rechten. So nennen uns lediglich gezielt unsere politischen Gegner, um all jene zu diffamieren, zu kriminalisieren, die nicht ihrer Meinung sind. Marine Le Pen selbst lässt sich bei ihren Pressekonferenzen im Europäischen Parlament, in dem sie ja schon jetzt Sitz und Stimme hat, deshalb verbal kaum etwas zu Schulden kommen, was offen rassistisch oder offen antidemokratisch wäre. Sie will, dass ihr Front National nicht nur für den rechten Rand wählbar ist. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Frankreich und jüngster Umfragen, die ihr bescheinigen, bei den Europawahlen vielleicht sogar die stärkste Kraft in Frankreich zu werden, zeigen, dass die Strategie aufgeht. Ihr niederländischer Kollege Geert Wilders, wenngleich bei ihm häufiger verbal der extrem rechte Wolf aus dem populistischen Schafspelz herauskommt, kann ebenfalls darauf setzen, dass seine PVV einige Sitze im EU-Parlament bekommt. Bei einer Veranstaltung in Deutschland gibt Wilders den sauberen Patrioten. Wir müssen alle für das Überleben unserer Nationalstaaten einstehen. Und Patriotismus wird oft als Faschismus gebrandmarkt. Aber Patriotismus ist kein Faschismus. Im Gegenteil, jeder Demokrat muss darum per Definition ein Patriot sein. Wir sind glücklich damit, dass es uns gelungen ist, quer durch Europa 13 Initiativen gewinnen. Eine Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung vor ein paar Wochen zum Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Nichtregierungsorganisationen aus verschiedenen EU-Ländern stellen ihre Arbeit gegen den rechten Rand der Gesellschaft an der Basis vor. Aufklärung und Lobbying gegen antidemokratisches Denken, Unterstützung für diejenigen, die darunter zu leiden haben, das sind die Ansätze. Experten referieren zum Thema, unter ihnen Sarah de Lange aus den Niederlanden. Sie ist der Ansicht, dass sich unter dem Einfluss der erstarkenden Rechtsextremen und Rechtspopulisten die politische Agenda vieler konservativer Parteien und Parteien der Mitte in Europa verändert. Und so werden die Rechten, unabhängig davon, wie stark sie am Ende im Parlament vertreten sein werden, den Diskurs im Europaparlament beeinflussen, glaubt die Politologin an der Universität Amsterdam. Wir werden erleben, dass die etablierten Parteien mehr über Themen diskutieren, die rechtspopulistischen Parteien wichtig sind, dass beispielsweise mehr über Migration und Integration diskutiert wird. Und wir werden mehr Debatten bekommen über die Zukunft Europas, wie weit die Integration vorangetrieben werden soll, bei der Finanzpolitik, bei der Sozialpolitik. Entsprechendes hat man schon erleben können in den politischen Debatten zum Thema Europa auf den jeweiligen nationalen Bühnen. In Großbritannien, in den Niederlanden, auch in Deutschland. Wahrscheinlich ist jedenfalls, dass im kommenden EU-Parlament die beiden großen Parteienfamilien, die Volksparteien einerseits und die Sozialdemokraten andererseits, näher aneinander rücken werden. Vielleicht auch müssen, sollten die Ränder, vor allem der rechte Rand, tatsächlich erstarken. Allerdings könnte das Zusammenrücken der Parteien der Mitte zu einer de facto großen Koalition durchaus unerwünschte Nebenwirkungen haben, die nicht nur der grüne Abgeordnete Albrecht befürchtet, sondern auch sein sozialdemokratischer Kollege Hannes Swoboda. Wir sollten den Extremisten links und rechts und den Populisten nicht den Gefallen tun, dass wir uns da als ein Klüngel der Bürokratie und der Elite und der, die da oben über die da unten herrschen, darstellen. Ganz unabhängig davon, wie viele aus dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Spektrum am Ende im Parlament sitzen werden, einfacher wird die Arbeit in der kommenden Legislaturperiode nicht.